gewinnt immer ein, der verliert immer ein, der nur nimmt und immer ein, der friert. Manche meinen, dass man spinnt, wenn man nicht kämpft, eingebildet blind, wenn man Chancen schlicht verschenkt. Ihr seht wohl das Licht gedämpft, die Welle in schwarz und weiß, wer dauernd feindlich rennt, lebt nur in kalt und heiß. Was nützt alle coole Scheiß, wenn er nie zur Ruhe kommt? Das ist nur der Beweis, dass ihr in zu große Schuhe wollt. Du stehst auf cool und blond, überall lauert der Feind. Der Kollege, der Mann, die Frau, wird dauernd angepeilt. Wenn man sich nicht beeilt, ist die Chance vielleicht vertan. Ihr lebt doch völlig entzweit, lauf geeichbar in der Bahn. Ich nenn das Schweine Rinderwahn. Verdammt, ihr seid krank, gleich Zeit mit Kinderwahn wird wieder in. Gott sei Dank, das Komplott ist lang bekannt. Mancher hat sich da verrannt, am Ärger stark erkrankt. Der echte Feind wird klar benannt. Du bist dein eigener Feind, weil du dir im Wege stehst. Statt mit deinesgleichen Verein sind die Schläge, die du pflegst. Du bist dein eigener Feind, weil du dir im Wege stehst. Sie lässt die falschen Ideale, mit denen du träge lebst. Du bist dein eigener Feind, weil du dir im Wege stehst. Statt mit deinesgleichen Verein sind die Schläge, die du pflegst. Du bist dein eigener Feind, weil du dir im Wege stehst. Sie lässt die falschen Ideale, mit denen du träge lebst. Du bist hellwach, komm klar, geht es um deinen Profit. Doch um kritisch nachzudenken, fehlt dir leider die Logik. Du fühlst dich heiter und wohlig, eingepackte Lebenslügen. Nur wer leistet und von Nick an den Erwartungen genügt. Entartungen in vielen Zügen, doch viele verschließen die Augen. Denn zu viele Ziele trügen, es ist der Glauben, den sie saugen. Ich will gar nicht behaupten, dass ich ganz weit denken kann. Aber der Druck ließ mich zweifeln und ich fing zu lenken an. Befreite Menschen schenken dann ein Lächeln an den Rest. Viele Menschen schütteln den Kopf und wünschen dir die Pest. Sie sind unterwürfig gestresst, hetzen stets hin und her. Wollen alles richtig machen, verletzen damit immer mehr. Sie werden innerlich leer, Schalen ohne echten Kern. Alles wird da drin schwer, wenn Qualen Minen verzehren. Will mich gar nicht beschweren, ich mag mein Leben sehr. Und wenn ihr eures mögt, hastet weiter durch den Verkehr. Du bist dein eigener Feind, weil du dir im Wege stehst. Statt mit deinesgleichen Verein sind die Schläge, die du pflegst. Du bist dein eigener Feind, weil du dir im Wege stehst. Sie lässt die falschen Ideale, mit denen du träge lebst. Du bist dein eigener Feind, weil du dir im Wege stehst. Statt mit deinesgleichen Verein sind die Schläge, die du pflegst. Du bist dein eigener Feind, weil du dir im Wege stehst. Sie lässt die falschen Ideale, mit denen du träge lebst. Du bist dein eigener Feind.